Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Dresden, den 31. Mai 93. Dein langes Stillschweigen und die jetzige Witterung hat mich für dich besorgt gemacht. Endlich muss es doch einmal warm werden, und dann, denk ich, wirst du dich besser befinden. Auch wir sind noch nicht auf dem Weinberge. Dass du etwas für die Thalia arbeitest, freut mich. Du darfst dies Journal nicht vernachlässigen, und ich wundere mich, dass du nicht mehr unterstützt wirst. Der junge Mann, der den historischen Aufsatz über Malta gemacht hat, könnte, deucht mich, recht brauchbare Beiträge liefern. Und von dieser Art sollten ja wohl auch im philosophischen Fache noch manche gute Köpfe in Jena zu finden sein. Der Buchhändler Gessner aus Zürich, ein Sohn des Dichters, der in Leipzig studiert hat und dem es nicht an Kopf mangelt, schreibt mir, dass er Szenen von einem Schauspiele, das Hottinger in Zürich nächstens herausgeben wird, durch die Thalia ins Publikum zu bringen wünschte. Ich habe ihm geantwortet, dass er mir sie schicken soll. Vielleicht gäbe dies einen Verkehr mit Hottinger, von dem du manche lesbare Beiträge bekommen könntest. Auf deine ästhetischen Aufsätze bin ich sehr begierig. Ich habe bisher mehr mit dem Nützlichen als mit dem Schönen zu tun gehabt. Das heißt, ich habe das Testament des zärbster Onkels studiert, welches die Tante mir mitgebracht hat. Das Resultat ist nicht tröstlich. Die Tante hat höchstens 30.000 Taler, worüber sie frei disponieren kann. Das übrige Vermögen bleibt ein beständiger Fonds der Fabrik, wovon die jetzigen Inhaber nur die Nutzungen erheben. Von dem Vermögen der Tante bekomme ich wenigstens die Hälfte, aber dies beträgt etwa 600 Taler Einkünfte. Kurz, meine ehemaligen ökonomischen Hoffnungen sind sehr zusammengeschrumpft. Ich darf nicht mehr von Kapitalien zehren und muss das zu verdienen suchen, was mir an Besoldung und Interessen zu meinen Bedürfnissen fehlt. Übrigens ist die Tante sehr freundlich und bleibt noch etliche Wochen bei uns. D. ist mit der Herzogin nach Karlsbad und wird in ein paar Wochen zurückkommen. Es ist schön, dass wir über die Revision deiner Gedichte einverstanden sind. Schicke mir ja die Götter Griechenlands. Bei den Künstlern ist mir eingefallen, ob sich der philosophische Teil nicht von dem historischen absondern ließe. Du erhieltest zwei kleinere Ganze, die sich besser zu der Einheit bequemen würden, die du vielleicht hauptsächlich vermissest, und von einzelnen Teilen würdest du sehr wenig aufzuopfern brauchen. Gegen die drei Gedichte, die ich vergessen hatte, wüsste ich gar nichts einzuwenden. Ich hielt mich zu genau an die Zahl, die du in deinem Briefe bestimmt hattest. Von Herrn von Gleichen habe ich noch nichts gesehen. Ich hoffe viel Angenehmes von seiner Bekanntschaft. Die Schrift deines Vaters werde ich möglichst bekannt zu machen suchen. Ein Exemplar habe ich schon dem alten Wagner gegeben. Moritz ist hier gewesen, und ich hätte ihn gern kennengelernt, aber es fand sich keine Gelegenheit dazu. Seine Heiratsgeschichte ist sehr abenteuerlich. zur Inokulation würde jetzt wohl der Karl noch nicht taugen. Er hat gerade jetzt viel mit den Zähnen zu tun. Doch werden wir im August, wo ich dich noch in Jena zu sehen hoffe, mit Hufeland darüber sprechen. In meinem Kopfe sieht es jetzt ziemlich wüst aus. Von Messprodukten hat mich noch wenig besonders erbaut. Das Kantsche Produkt macht mir durch seine nordische Härte und durch die unfruchtbare Künstelei an der Dogmatik unangenehme Empfindungen. Herders herausgegebene Briefe zur Beförderung der Humanität scheinen eine vornehme Schriftstellerarbeit zu sein, wo es gewaltig an Salz gebricht. Dein Körner.